Also, vielen Dank. Und wie jedes Jahr spielen wir auch dieses Jahr Johnny B. Good. Aber es ist nicht das Johnny B. Good ursprünglich. Es ist der Johnny B. Good neu. Ja. Alles wie immer. Und ich fange wie immer an. Thank you.